Hi, our amazing, wonderful people all over the world. Hallo, ihr großartigen und wunderbaren Menschen auf der ganzen Welt. I hope you have enjoyed them maybe for some not so exciting teaching. Ich hoffe, ihr habt die für manche vielleicht nicht so ganz spannende Lehre genossen. Like Daniel. Wie Daniel. He said, it's hard to live in the real church. Er sagte, es ist schwer, in der wahren Gemeinde zu leben. To which I responded. Worauf ich antwortete. It's very easy to go to a meeting with hundreds of people on a Sunday morning and then go home again. Es ist sehr einfach, am Sonntagmorgen zu einem Treffen mit Hunderten von Menschen zu gehen und dann wieder nach Hause zu fahren. Sing some songs, pray some prayers, put a little money in the box. Ein paar Lieder zu singen, ein paar Gebete zu beten und ein bisschen Geld in die Kollekte zu werfen. Yeah, but to live as the real church, that's another story. Aber als wahre Gemeinde zu leben, das ist eine andere Geschichte. So now, I've told you, I'm not sure if I want to tackle 1 Corinthians 6. Ich habe dir also gesagt, dass ich nicht sicher war, ob ich 1. Korinther 6 anpacken wollte. But I've decided, let's do it. Aber ich habe beschlossen, es einfach zu tun. And I'll tell you what did motivate me. Mich hat Folgendes motiviert. I've been now preaching this year, I don't know, 45 years, I think. Ich predige jetzt seit, ich denke, 45 Jahren. And never do I remember ever having heard a sermon about this issue. Und ich kann mich nicht daran erinnern, jemals eine Predigt über dieses Thema gehört zu haben. In fact, I never remember that I've heard in any meeting this text read and talked about. Ich denke sogar, dass ich noch in keiner Versammlung gehört habe, dass dieser Text gelesen und darüber geredet wurde. Let's do it. Lass uns anfangen. This is chapter 6 in verse 1. Das ist Kapitel 6, Vers 1. Furthermore, how dare you take a fellow believer to court? Außerdem, wie könnt ihr es wagen, einen Mitgläubigen vor Gericht zu bringen? My goodness, how many Christians do I know that have taken their fellow brothers to court? Meine Güte, wie viele Christen kenne ich, die ihre Mitgeschwister vor Gericht gebracht haben? You know, in my life, I've been on some occasions I've been taken advantage of from Christians so much. In meinem Leben wurde ich schon so oft von Christen ausgenutzt. I mean, in one case, we are talking about a value of whatever, 8,000 euros has been stolen from me. In einem Fall handelt es sich um einen Wert von etwa 8,000 Euro, die mir gestohlen wurden. By Christian leaders. Von christlichen Leitern. And at several occasions I've been taken advantage of, robbed, stolen by Christians. Bei mehreren Gelegenheiten wurde ich von Christen ausgenutzt, ausgeraubt und bestohlen. And do you know, basically every time I've been advised by my other Christian brothers to take them to court. Jedes Mal rieten mir meine christlichen Geschwister, die Übeltäter vor Gericht zu bringen. This is unrighteous. We have a government. We have authorities to help you. Das ist ungerecht. Wir haben eine Regierung. Wir haben Behörden, die dir helfen. But somehow I could never do that. Aber irgendwie konnte ich das nie tun. And the reason why I could never do it because I have read and I knew 1 Corinthians 6. Der Grund, warum ich es nie tun konnte, liegt darin, dass ich 1. Korinther 6 gelesen habe und kenne. And Paul says, how dare you do that? Paulus sagt, wie könnt ihr es wagen, das zu tun? Look, he said, it is wrong to drag him before the unrighteous to settle a legal dispute. Er sagt also, es ist falsch, ihn vor die Ungerechten zu zehren, um einen Rechtsstreit zu schlichten. Now, it is very important to understand that Paul is not talking about a corrupt government here. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Paulus hier nicht von einer korrupten Regierung spricht. So Paul is not saying it is wrong to take them before corrupt judges. Paulus sagt nicht, dass es falsch ist, den Mitgläubigen vor korrupte Richter zu bringen. So when Paul is talking about the unjust, he's simply talking about unbelief. Wenn Paulus von den Ungerechten spricht, redet er einfach von Ungläubigen. About people who are in the system of this world, even though they might be good judges. Von Menschen, die dem System dieser Welt angehören, auch wenn sie gute Richter sein mögen. So basically Paul is telling us, our legal matters within the Christian communities. Im Grunde sagt uns Paulus also, dass unsere Rechtsangelegenheiten innerhalb der christlichen Gemeinden, they should not be decided by legal courts here in the system of this world. Nicht von Gerichten in dem System dieser Welt entschieden werden sollten. Now, a lot of things that we do, they are actually decided in human courts of unrighteous people, not Christians. Viele Dinge, die wir tun, werden tatsächlich von menschlichen Gerichten entschieden, von ungerechten Menschen, nicht von Christen. But that is not because I'm taking anybody to court. Das liegt aber nicht daran, dass ich jemand vor Gericht verklagen will. You know, a lot of the children that we work with, weißt du, viele der Kinder, mit denen wir arbeiten, their cases have to be decided by a court. That's just the government law. Deren Fälle müssen von einem Gericht entschieden werden. Das ist einfach das Gesetz der Regierung. But here is what Paul is telling us. Doch Paulus will uns Folgendes sagen. When you with your brother have something to be settled with, something that's wrong and unjust, wenn du mit deinem Bruder etwas zu regeln hast, das falsch und ungerecht ist, don't do it in front of a system called world. Mach es nicht vor dem System Welt. Look what he says. Schau, was er sagt. He says it's wrong. Er sagt, es ist falsch. But then he tells us what's better than doing the wrong thing. Doch dann sagt er uns, was besser ist, als das Falsche zu tun. So the better thing is this. Das Bessere ist also dies. Isn't it better to take him before God's holy believers to settle the matter? Ist es nicht besser, ihn vor Gottes heilige Gläubige zu bringen, um die Sache zu klären? But you see, this is something that's unimaginable in most churches. Doch das ist in den meisten Gemeinden unvorstellbar. Think. Stell dir vor, if you would go to your pastor and say, du gehst zu deinem Pastor und sagst, Pastor, this other brother did this and that to me. Pastor, dieser andere Bruder hat mir dies und das angetan. Most pastors don't want to get involved in your life. Die meisten Pastoren werden sich nicht in dein Leben einmischen. You know, they will try to talk to both of you, but if you guys don't fix it, then he's not gonna help you. Sie werden zwar versuchen, mit euch beiden zu reden, aber wenn ihr es nicht auf die Reihe bekommt, werden sie euch auch nicht helfen. Because Paul didn't say that the pastor is supposed to fix it. He said the believers themselves are supposed to fix it. Paulus hat nämlich nicht gesagt, dass der Pastor das in Ordnung bringen soll, sondern dass die Gläubigen das selbst in Ordnung bringen sollen. So what needs to happen is, wir müssen also lernen, we need to learn to live in Christian community and Christian fellowship in such a way, in der christlichen Gemeinde und in der christlichen Glaubensgemeinschaft so zu leben, that we among us in our Christian community we can settle unrighteousness among us. Dass wir in unserer christlichen Gemeinschaft die Ungerechtigkeit unter uns selbst klären können. You cannot do that if you go to a meeting once a week. Das geht nicht, wenn du einmal pro Woche zu einem Treffen gehst. You can only do that as you live in true Christian community. Das kannst du nur, wenn du in einer echten christlichen Gemeinschaft lebst. And this is the beauty of living true church. Das ist die Schönheit einer lebendigen, wahren Gemeinde. I see you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.